Kundgabe 755. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.01.1939. Hinweis auf großes Geschehen. Ende vieler Menschen. Ihr habet mein Wort und beachtet es nicht. So möchte ich den Menschen zurufen, die ohne Unterlass nur den irdischen Freuden nachgehen. Und ich möchte sie warnen vor eitlem Streben. Doch sie hören nicht auf mich. Und so habe ich nun beschlossen, die letzten Warnungen ihnen zugehen zu lassen in einer Form, dass sie diese beachten müssen. Wie wenig ist doch des Menschen Sinn gerichtet auf sein Innenleben. Wie schnell vergisst er Schmerzen und Kummer, Not und Elend, so ich diesen Druck von ihm genommen habe. Und wie oft lässt er solche Mahnungen der Liebe an sich vorübergehen, ohne ihrer zu achten. Und so will ich nun, dass ihr Denken gewaltsam aufgerüttelt werde und habe nur noch der Menschheit Besserung im Auge. Ihrer inneren Umkehr gilt meine Sorge, denn meine Liebe ist noch immer diesen Wesen zugewandt und will nur immer ihr Bestes. Doch ihre Herzen erkennen mich nicht. In jeglicher Weltfreude suchen sie ihren Gott, dem sie opfern. Doch ihrer Seele Ausgang wird ihnen nicht bewusst. Und will ich nun ihr Denken mir zuwenden, so muss ich Gewalt anwenden und die Herzen der Menschen erregen in hohem Maß durch leidvolles Geschehen, das die ganze Welt in Aufruhr versetzen wird. Die davon betroffen, denen werde ich ein milder Richter sein. Geben sie doch ihr Leben dahin für unzählige Erdenkinder, denen der Weg nach oben dadurch gewiesen werden soll. Ich habe kein anderes Ziel, als zu erretten die Menschen aus tiefer Not und muss nun zu Mitteln greifen, die scheinbar ein Vernichtungswerk sind, jedoch für die Menschheit das Gegenteil, Erlösung aus den Fesseln des Widersachers sein soll. Und es rückt die Zeit immer näher, die Leben und Tod zu gleicher Zeit bringen wird. Leben den Menschen, die sich zu mir bekehren, und Tod wohl irdisch genommen vielen, denen aber im Jenseits der Weg zur Erkenntnis gewiesen wird, von geistiger Kraft, so dass sie nicht zu Schaden kommen, ob ihres vorzeitig beendeten Lebens. Amen.